Ein Sprecher des Außenministeriums der DVRK gab einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur Antworten auf seine Fragen in Bezug darauf, dass die USA wiederum Atom-U-Boot in Südkorea eingeführt hatten. Darüber berichteten am 15. und 16. Juli die russische Nachrichtenagentur TASS, die iranische Zeitung Keihan International, die indische Rising Europe und die Internet-Homepage des brasilianischen Komitees für die Solidarität mit der DVRK.